sitzen auf der Bank und reiben sich den Kitzlerblank, sagt die Rechte zu der Linken. Riech mal, wie deine Pimmel stinken. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, lass es doch, es hat doch Zeit. Und reiben sich den Kitzler blank, sagt die Rechte zu der Linken, Knüppel aus Sack. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, lass es doch, Knüppel aus Sack.